Kapitel 8 Hörverständnis. Der Teufel ist da. Was sollen wir jetzt machen? Diese fünf Leute haben vielleicht die richtige Idee. Wer sagt was? Wie kommen Sie denn hier rein? Und schmutzig! Jetzt gehen Sie erst noch einmal vor die Tür und putzen sich die Füße ab. Dann sehen wir weiter. Alles schön und gut, Herr Teufel. Aber wenn Sie mich leben lassen, gebe ich Ihnen 3 Seelen, die ich von meinen Schülern bekommen habe. Nun? Haha, hab ich dich. 24 Jahre sind vorbei. Ich habe dir treu gedient und jetzt bin ich gekommen, um deine Seele zu holen. Ah, meine Seele? Die ist schon weg. Ich habe sie letzte Woche einem Institut verkauft. Tut mir leid. Wie? Da haben Sie sich in der Tür geirrt. Ich glaube, Sie suchen meinen Nachbarn. Das ist so ein Typ, der... Die Seele! Die ganze Hölle ist doch schon voll von Seelen. Wollen Sie nicht etwas anderes haben? Mein neues Notebook oder unseren 50 Zoll Flachbildschirmfernseher?